Kundgabe 1458. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.6.1940. Wolkenloser Himmel. Wirkung der Sonne. Ein wolkenloser blauer Himmel lässt des Menschen Furcht vor drohenden Wolken schwinden. Er wiegt sich in frohen Erwartungen und er ist selbst heiter und strahlend, so ihn nicht irdische Sorgen niederdrücken. Er freut sich des Lichtes der Sonne. Er freut sich des gesamten Anblickes, der sich dem schönheitsdurstigen Auge bietet. Und es wird nicht selten ein solcher Anblick auch veredelnd auf das Gemüt des Menschen wirken. Es wird die Sonne, die ihn äußerlich wohltätig berührt, auch im Herzen des Menschen einen Widerschein werfen, während ein dunkler, wolkenschwerer Himmel oft grollende Gedanken im Menschen hervorruft. Es bedarf nun keiner anderen Erklärung, als dass die Lichtwesen, die Vermittler der Kraft aus Gott, in aller Fülle ihre Licht- und Liebeskraft den Menschen zuwenden. Und also der Mensch, der geistig eine solche Unterstützung empfängt, entsprechend mühelos zur Höhe gelangen kann. So er sich diesem Einwirken der Lichtwesen willig überlässt. Das heißt, so denkt und handelt, wie ihn das innere Gefühl drängt. Und dieses Gefühl zumeist das Gute bejahen lässt. Es ist also an solchen sonnigen Tagen der Trieb, gut zu sein, verhältnismäßig stärker, und es muss auch beachtet werden, dass der Mensch nicht seinem inneren Verlangen entgegenstellt und dadurch die Einwirkung der Licht- und Kraftwesen verringert wird. Die natürliche Sonne ist der Erwecker alles irdischen Lebens. Sie ist aber auch gleichzeitig von größter Wirkungskraft auf das geistige Leben des Menschen, so der Mensch durch eigenen Willen der geistigen Höherentwicklung zustrebt. Es kann ihm dann die geistige Kraft in weit größerem Maß zugehen, so er sich der Einwirkung der natürlichen Sonnenstrahlen überlässt. Denn es sind diese Strahlen nur geistiges Wirken, das zwar auch ohne Wirkung bleiben kann, wenn der Mensch völlig unbeeindruckt bleiben will. Denn dann ist die Wirkung der Sonnenstrahlen nur körperlich spürbar. Das heißt, nur dem Erdenleben zuträglich, während das geistige Leben unberührt bleibt. Es ist daher immer bewusstes Streben zur Höhe Voraussetzung, dass die Strahlen des Sonnenlichtes auf die geistige Fortentwicklung Einfluss haben. Dann aber ist diese Wirkung ungeheuerlich, das heißt, unvergleichlichen Erfolg eintragend für den Menschen. Und es wird sich dies so äußern, dass der Wille zum Guten, die Kraft zur Liebe und zum Erkennen der Weisheit aus Gott außerordentlich stark ist. Es wird das Verlangen nach oben sich verstärken. Es wird die Liebestätigkeit immer reger werden und es wird ein geistiger Rückgang weniger zu fürchten sein, denn es können die Lichtwesen direkt wirken auf die Herzen, die sich willig öffnen, die sich bewusst der Sonne zuwenden und außer dem körperlichen Wohlbehagen die geistige Wirkung des Sonnenlichtes erkennen und sie begehren. Amen.